Gespräche mit der französischen Galerie Lafayette versanden, erfolgreicher verlaufen die Diskussionen in Italien. Vittorio Radice, damals Europachef der Central Group, übernimmt dabei eine tragende Rolle. Ein erstes Treffen findet am Rande des Oktoberfestes in München statt. 2015 einigen sich Benko und Toski Rativaz Central Group auf eine Zusammenarbeit. Benko behält erst einmal die Immobilien in seiner Hand. Nur vom Handelsgeschäft tritt der Signer-Gründer im Joint Venture die Mehrheit ab. Erst spät geht den Thais auf, dass sie einen schlechten Deal gemacht haben. Sie zahlen hohe, indexierte Mieten an Signer. Zudem müssen sie auch für die Instandhaltung der Häuser aufkommen. Daran beteiligt sich Benko als Miteigentümer des Handelsgeschäfts zwar auch, aber er allein profitiert als Immobilieneigentümer von den Mieten. Trotzdem hält die Verbindung der beiden Milliardäre. Wie ein fehlendes Puzzlestück passen die europäischen Investments in die Strategie der Central Group und sollen sich künftig auszahlen. Man trifft sich mindestens dreimal im Jahr. In Asien, in den Häusern der Gruppe in Europa und mitunter verbindet man sogar das Geschäftliche mit dem Privaten und weilt zusammen in den Bergen. Vertrauen schenken die Thais Benko nur bedingt. Überzeugen lassen sie sich von seinen Zahlen. Zeitweise erwägen sie sogar eine Beteiligung an seiner Immobiliensparte. Am Ende entscheiden sie sich dagegen, lieber konzentrieren sie sich auf ihre Investments in Asien. Als sich in der Corona-Pandemie eine weitere Gelegenheit ergibt, beim Schweizer Nobelwarenhaus Globus einzusteigen, schlagen Signer und die Central Group erstmals gemeinsam zu, als gleichberechtigte Partner. Künftig ist Kirativat auch an den Immobilien beteiligt. Von den 48 Warenhäusern bleiben die 9 besten, vom Rest trennen sich Kirativat und Benko kurz nach dem Kauf wieder. Wenig später steht das Selfridges zum Verkauf. Zum Türöffner wird wieder einmal Vittorio Radice, der Mann, der die Central Group mit der Signer zusammenbrachte. Radice hatte früher lange und erfolgreich als Chef von Selfridges amtiert. Benko realisiert schnell, welches Potenzial in den Luxushäusern steckt, insbesondere als Story für Investoren. Für ihn, der immer eine Nummer größer denkt als alle anderen, wird Signer nicht Eigner eines britischen Unikums, sondern der ELDSG, der European Luxury Department Store Group, einem der größten Betreiber europäischer Luxustempel. Mit 9 ikonischen Luxuswarenhäusern und über 100 Jahren Geschichte unter einem Dach, wie es in einer Präsentation aus dem September 2022 schwärmerisch heißt, 2 weitere Luxushäuser von Signer und der Central Group seien in Vorbereitung. Mit einem Haus wie Selfridges könne Benko bei Investoren aus dem Mittleren Osten oder dem angelsächsischen Raum punkten. Das gelänge ihm nicht mit Bürotürmen in Berlin, erklärt einer die Psychologie des Deals. Auch der nächste Schritt, womöglich Warenhäuser in Übersee zu erwerben, schwingt in Gesprächen mit. Motto: Die Fantasie der Investoren benötigt stetig neue Nahrung. Dabei lieferten zu diesem Zeitpunkt längst andere das Geld für Selfridges. Benko fehlen die Mittel. Die Banken halten sich bei Signer zurück. Als finanziellen Notnagel gewinnt der Österreicher die Familie Arduini, seit 2012 in Benkos Gruppe investiert. Sie geben einen Kredit über 250 Millionen Euro, der schnell versickert. Zudem holt Benko zur Überraschung aller den saudi-arabischen Public Investment Fund, PIF, zur Selfridges. Einen Teil seiner Beteiligung verkauft er also einfach weiter nach Saudi-Arabien. Am Ende hält PIF 25%. Die Central Group, seinem Partner, weiht Benko nicht ein, sondern stellt sie vor vollendete Tatsachen. Die Thais, von Benko im Glauben gelassen, er liefere das Fremdkapital für die Übernahme, besorgten am Ende auch noch das Geld. Sie sicherten unter anderem einen Kredit der Bank of Bangkok für die Selfridges-Finanzierung. Auch der Verkäufer, die Familie Weston, gab der Signer Holding Geld. Rund 400 Millionen Euro wurden ausgereicht. Ursprünglich war das Geld den Investoren der Signer Holding als Wandeldarlehen angekündigt worden, womit die Westons selbst Anteilseigner geworden wären. Dies sei auch tatsächlich in Erwägung gezogen worden, sagt einer, der dabei war. Aber den Westons schien eine Beteiligung an der Prime letztlich zu riskant. Statt für das geliehene Geld der Kanadier am Ende Prime-Aktien auszugeben, standen die 400 Millionen somit als Käuferdarlehen in den Büchern. Und nur wenige Monate nach dem Closing forderten die Westons das Geld von Benko zurück. Das Verhältnis zu den Thais war zu diesem Zeitpunkt schon schlecht. Zu oft hatte Benko sein Wort gebrochen, immer wieder musste die Central Group mit 9 Millionen dem Partner aushelfen, etwa mit Krediten für das Karsch-Haus in Düsseldorf oder einem 300 Millionen Euro hohen Wandeldarlehen. Im Gegenzug erhielten sie Zugriff auf rund die Hälfte des KDW. Später übernahmen sie auch eine fällige Zinszahlung der Signa bei Selfridges, weshalb sie die Mehrheit am operativen Geschäft erlangten. Aus dem einstigen Junior-Partner Central Group wurde in den letzten Signa-Jahren einer der wichtigsten Finanzierer der Gruppe und für Benko ein Feind. Bei einem späteren Treffen wegen des Globus werden die Thais den Raum verlassen, als Benko ihn betritt. So tief sitzt die Enttäuschung. In Gesprächen mit Vertrauten nennen sie ihn einen Betrüger oder Gangster. Im Frühjahr 2023 ließ sich der Untergang kaum noch verbergen. In einem persönlichen Memo eines Investors ist ein privates Treffen mit einem Signa-Manager vermerkt. Die beiden haben sich zu einem vertraulichen Gespräch über die wirkliche Lage der Signa-Gruppe verabredet, die ernst sei. Zwischen Oktober und Dezember 2022, holt der eine aus, hätten die Banken rund 500 Millionen Euro Kredite abgesagt. Dabei gehe es um den Kauf und die Kaufpreiszahlung bei Selfridges. Auch die Westons hätten die Rückzahlung ihres Kredits angefordert. Vom schönen Schein der Luxusgruppe bleibt nur noch der Schein, zumindest was die Signa angeht. Und alle Geschäftspartner fühlen sich betrogen.